Das wollte ich nicht. Das tut mir weh im Ohr. 333 BPM ist der Track jetzt. Okay, geil. Hau ich einen Freestyle raus. Ohne Beat natürlich. Aber ich kann den Klicker wieder anmachen für dich. Nee, lass mal. Oh, der war stressig. Ich habe eine Kleinigkeit zu erzählen. Deswegen haben wir uns getroffen auf dem Podcast. Das wäre komisch, wenn ich nichts zu erzählen hätte, glaube ich. Und zwar habe ich einen TikTok gesehen, wie so oft, und der war explizit an Podcaster gerichtet. Oh. Und zwar an Podcaster, die eine zu eine Nase haben, so wie ich jetzt gerade eigentlich. Mit so leichtes, nasales Reden habe ich, glaube ich, generell immer. Aber ich habe auch schon die ganze Woche das Gefühl, die könnten nochmal ein paar gute Stufen freier sein, wie sie jetzt. Ja, habe ich auch, kenne ich auch. Ich habe aber auch letztens was gehört, wie man die Nase frei macht, aber ich weiß es nicht mehr. Es kommt mir gerade, glaube ich, ziemlich entgegen. Ich hätte jetzt vorgeschlagen, ich erkläre kurz, wie es funktioniert, weil ich glaube, es ist generell angenehm, auch für Leute, die keinen Podcast machen, wenn du einfach einatmest und merkst, du bekommst doppelt oder dreifach so viel Luft. Willst du es mal den Leuten zu hören geben? Genau, also wenn eure Nase zu ist, dann müsst ihr erst 4 Sekunden einatmen. Durch die Nase? Durch die Nase einatmen. Okay. Dann 6 Sekunden ausatmen. Und dann hältst du dir die Nase zu und tust Headbangen für 15 Sekunden. Vorsicht, dass die Kopfhörer nicht runterfliegen. Das Geräusch, klasse. Ja, ja, weiter, weiter. Richtig, gib alles. Ja, meine Kopfhörer. Zählst du mit? Ja. Ich glaube, 15 ist gut. Und dann einatmen. Hat es gebracht? Gar kein Unterschied. Ich probiere es auch mal. Du musst die Zeit jetzt überbrücken. Okay. Also 4 Sekunden. Okay, pass auf. 4 Sekunden rein. Deine Nase klingt auf jeden Fall schlimmer als meine. 6 Sekunden aus. Und jetzt Kopfhörer weg. Okay. Dein Headbang ist auf jeden Fall ziemlich... du musst alles geben! Als ob du wissen würdest, was du tust. Ich glaube, das kommt von deinem Genre Musik, die du gern hörst. Sieht auf jeden Fall gut aus und... Ist anstrengend. Ist geil. Also bei mir hat es was gebracht, aber meine vielleicht war auch gut bisschen, zu. Vielleicht ein bisschen, aber meine waren nicht so zu wie deine wahrscheinlich. Test, Test. Die Stimme ist jetzt frei. Okay. Das machen wir jetzt jedes Mal. Jetzt nee, weiß ich nicht. Das ist echt anstrengend. Jetzt ist auch wieder kalt und so. Jetzt hat es geschnien. Jetzt... Ja, wie fandest du es, geschnien hat? Boah, da... Okay. Da müssen wir gleich mal schon irgendwo rein. Okay, eigentlich. Machen wir mal das Intro eins nach dem anderen. Und damit herzlich willkommen zu Folge 95 von Carstens und Crusoe. Ich bin Patrick, mit mir hier sitzt der Bubi. Herzlich willkommen. Hallo, ich bin Bubi und ich sitze hier. Und du bist willkommen. Ja, geil. Schade, dass deine Fußabstreifer mal dein nicht willkommen sagt. Ich bin ja Fan von ironischen Fußabstreifern. Ich bin nicht so der Fan davon. Mein Lieblingsfußabstreifer wäre, wenn wo drauf steht, kommen Sie rein, können Sie rausschauen. Come in and find out. Ja. Mir fällt kein Spruch, kein dummer Willkommensspruch ein. Ja, am besten noch so eine Fußabstreifermatte, die von 2 verschiedenen Seiten unterschiedlich gelesen werden kann. Ich weiß nicht, ob sowas möglich ist. Also kommen sie rein, können sie rausschauen. Wenn du rausgehst, kommen sie raus, können sie reinschauen. So eine Schrift, die sowas kann, ist meistens irgendwie wavy, weil ja die Worte hinten raus andere Buchstaben haben wie am Anfang. Und dann muss man die so ein bisschen verschnörkelt hinmachen, dass es verkehrt rum dann auch wieder andere Buchstabe aussieht. Also ich glaube, das Aerosmith-Logo ist so. Ich glaube, das kannst du auf dem Kopf... Genau so, sieht gleich aus auf dem Kopf, glaube ich. Okay. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das könnt ihr mal abchecken. Ja, wo waren wir gerade? Ja, wir waren bei Schnee. Bei Schnee. So, und du wolltest mich fragen, wie es denn mir ergangen ist mit dem Schnee. Wie ist der ergangen mit dem Schnee? Ich wollte da wo reingehen, okay. Kreisliga Update. Wir wollten, das ist unser Ding. Als kleine Randinfo, das heutige Bier ist mal was Neues. Und zwar habe ich einen Kasten Tüsk hier gekauft, weil er im Angebot war. Kasten gleich? Ja, klar, full all in, YOLO Solo. genau, bis jetzt, was sagst du dazu? Ich finde es eigentlich ziemlich süffig, würde ich sagen. Dafür ist ein Pilz. Es schmeckt nicht nach Pilz. Nee, eigentlich nicht. Vielleicht habe ich mich darauf verlesen, aber ich habe gedacht, da stand dabei Tyskier Pilz als Beschreibung von dem Bier. Naja, zurück zum Update. Ja, ist gar nicht so weit weg. Bier und Kreisliga, das passt ja eigentlich ganz gut zusammen. Ja. Und zwar, du wolltest wissen, wie so Schnee war. Und da muss ich ein bisschen vorher ansetzen. Und zwar sind wir mitten in der Vorbereitung. Und was macht man in der Vorbereitung? Kicken. Ja, laufen. Laufen. Richtig. Laufen und kicken. Eine Menge laufen, weil man muss halt den Winterspeck hier so ein bisschen abtrainieren. Okay. Und das, was man sich angefressen hat. Und ein bisschen generell Ausdauer aufbauen wieder. Genau, dass man wieder genauso losbolzen kann, so wie früher. Mhm. Oder auch nicht. Und wie habt ihr das speziell gemacht? Und zwar, da gibt es eine Laufübung, die gefällt unserem Coach ziemlich gut. Die geht folgendermaßen: Man stellt so eine Stange an jedes Eck vom 16er. Jeder kennt ja ein Fußballfeld, da stellt man eine Stange hin. Und dann starten zwei Gruppen diagonal gegenüber. Laufen die kurze Seite, also den 16er, entlang in so 30-40% Geschwindigkeit. Die kurze Seite ist dann die, wo du mehr Weg machst, oder? Nee, die, wo du weniger Weg machst. Quasi die 16er-Linie quer rüber. Aber da machst du doch mehr Weg. Die ist doch zum Tor hin kürzer, die Distanz. Nee, pass mal auf. Okay. Also die 16er-Linie. Ich bin nämlich genau langsam verwirrt, ob ich weiß, was die 16er ist. Ja, es gibt den 16-Meter-Raum. Das ist so ein Kasten. Aber der ist schon nicht quadratisch. Nee, darum geht es ja auch nicht. Aber die Distanz. Ja, okay, pass auf. Ich glaube, du bist falsch. Ich erkläre das nochmal. Den Aufbau. Es gibt auf einem Fußballfeld gibt's zwei 16-Meter-Räume. Einer vor dem einen Tor und einer vor dem anderen Tor. Ja. Und bei dem einen vor dem einen Tor stellst du zwei Hütchen hin, auf den Eck und auf die andere Seite vom Spielfeld. Ich dachte, man ist nur bei einem Tor. Nee, das wäre ja langweilig. Ja, gut, dass ich das angesprochen habe. Ich wäre sonst echt ein bisschen verwirrt gewesen. Okay, sorry, ich muss in meinen Erklärungen spezifischer werden. Ja, oder ich müsste öfter mal auf dem Fußballfeld stehen. Ja, okay. Auf jeden Fall. Vier Hütchen an den vier Ecken von 2,16. Und auf jeden Fall, dann gibt es die Gerade, wo an der Linie entlang geht. Mhm. Und dann gibt es die Diagonale, wo quasi diagonal übers Feld geht. Ja. So, das ist so der Aufbau. Dann läuft man die kurze Seite entlang, so in 30-40% Geschwindigkeit, Jogggeschwindigkeit, also relativ gemächlich. Ja. Und dann steigert man sein Tempo, indem man so auf 60-70% geht diagonal rüber. Aha. Und das macht die andere Gruppe gleichzeitig und dann trifft man sich in der Mitte und dann läuft man halt immer so eine 8 quasi, würde ich sagen. Aber wie kommt man in der Mitte aneinander vorbei? Ja, das ist witzig. Das ist witzig. muss man halt gut treiben. Okay. Ja. So, und die ganze Übung nennt sich Diagos, die Fußballer werden es kennen. Okay. Normalerweise macht man das mit Sprints, so als Bestrafung, wenn man am Ende ein Fußballspiel oder zum Abschlusskick kommt und dann die Mannschaft, die verloren hat, muss halt noch 5 Diagos machen oder so. Sagt, das ist so eine Bestrafung halt, dass man nicht verliert. Und genau das haben wir gemacht, so 25 Minuten einfach nur stumpfes Hin- und Herlaufen. Ja. Es war schon ziemlich anstrengend. Dann kann es ja ab und zu mal sein, dass man so außer Atem kommt und dann wird einem auch ab und zu mal schwindelig, genau so in der Vorbereitung. Kennst du das ja, wenn man sich ein bisschen überanstrengt. Ja. Unser Coach hat uns dann noch eine andere Übung machen lassen, die auch sehr laufintensiv war. Und dann hat es angefangen mit Schneien und so richtig fette Flocken. Okay. So, und dann so ein bisschen schwindelig und dann noch dieser Schnee, der so ganz langsam runterfällt und es schickt brutal. Ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest. Wahrscheinlich warst du noch nie auf so einem großen, auf einer großen Fläche, wo es geschneit hat mit den Flutlichtern und dann fällt der Schnee so ganz langsam runter und du denkst die ganze Zeit, du wirst immer kleiner, weil das genau in dem, fällt einfach in dem komischen Tempo runter und es verschickt deinen Kopf und deine Sichtweise. Und wir haben dann noch gekickt und die ganze Zeit haben wir den Ball schwierig zu sehen, weil die Flocken so dick waren, wenn der hoch war. Und es war mein erster Eindruck vom Schnee dieses Jahr. Aber trotzdem atmosphärisch, oder? Dann auf dem Fußballplatz. War richtig schön eigentlich, aber es war halt kalt, aber das kann man sich ja behelfen. Ich finde es coole an so dicken Flocken ist, dass sie so ganz langsam runterrieseln und haben die sowas Entschleunigendes irgendwie. Ja, aber es hat uns nicht entschleunigt. Ja, ihr wart gestresst. Ja. Ich bin gestern auch ein bisschen draußen rumgetappt, wo es angefangen hat zu schneien. Und fand ich gut, ja. Es hat zum Glück nicht so eklig gewindet. Deswegen konnten die Flocken auch schön langsam runter. Und heute in der Mittagspause hat es auch geschneit. Da bin ich auch wieder mal meinen üblichen Weg zum Kaufland rüber. Fand ich auch gut. Und ich fand es auch gut, dass die Straßen nicht zugeschneit waren. Weil das ist immer nervig, wenn du morgens ins Geschäft musst mit dem Auto. Und dann ist so ein Chaos, weil die Leute sich nicht trauen, über den Schnee zu fahren und nicht aus ihrem Parkplatz rauskommen und keine Ahnung, alles sind so ganz schnell überfordert irgendwie. Klar ist auch okay, wenn jemand vorsichtiger ist bei sowas. Wer weiß, vielleicht hat der eine oder andere ja noch Sommerreifen drauf. Aber das war es nicht. Man hatte quasi nur so das Positive vom Schnee. Also Schön. Mein Ersteindruck vom Schnee, 5 von 5. Ja, so sehe ich das auch. 4 von 5. 4 von 5? Der hat mir schwindelig gemacht. Ja, okay. Ja, musste nett sein. Ich habe mir dann warme Gedanken gemacht. Vom Bier. Ein kühles Bier. Ein kühles Bier hat warme Gedanken gemacht. Sehr gut. So viel dazu. So viel dazu. Da würde ich gleich mal zum Follow-up kommen, weil das passt jetzt super rein. Und zwar, es ist kein richtiges Follow-up, sondern wir haben ein bisschen Kritik geerntet. Und zwar die gute Anna, die hat uns gesagt, warum schließt ihr eigentlich immer die Kategorien? Das hat sie ein bisschen gestört, dass wir immer die Kategorien auf und zu machen. Andere Podcasts würden das nicht so machen. Okay. So, und jetzt ist die Frage, schließen wir das Kreisliga-Update oder nicht? Ja, was spricht dagegen, dass man es schließt? Ich weiß es nicht. Annas Meinung. Annas Meinung spricht dagegen. Ja, dann tun wir Anna zuliebe diese Kategorie nicht schließen, weil den anderen tun wir es uns vorbehalten, ob wir das wirklich so machen wollen oder nicht. Wir versuchen es diese Folge keine Kategorie wieder zu schließen. Das kann ich versprechen. Brechen. Kriegt man vielleicht hin. Ja. Kriegt man vielleicht hin. Doch so vage, weil ist auch echt eine Zumutung, das nicht zu machen. Ja. Ich hätte noch was anderes. Und zwar hatten wir es ja letzte Woche von diesen Filmtiteln, die wohl im Deutschen anders heißen als im englischen Original. Ja. So, mir ist dann noch, wo ich dann zu Hause war, ist mir dann noch der Klassiker eingefallen. Jetzt kommt's. Würde ich jetzt mal sagen. Und zwar, jeder kennt's, viele lieben's mehr, als man es eigentlich lieben sollte in dem Alter. Grüße gehen raus an meine Schwester. Und zwar heißt der Film Frozen im Englischen. Kennt man, oder? Heißt nur Frozen im Englischen. So. Und im Deutschen heißt er Die Eiskönigin völlig unverfroren. Völlig unverfroren, die Eiskönigin. Unglaublich. Was hat man davon, dass das auf einmal da ist? Vor allem ist ja das komplette Gegenteil von Frozen völlig unverfroren, weil würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, die Eiskönigin an sich ist schon unverfroren. Die läuft mit einem Kleid einfach draußen im Schnee rum. Da wäre ich verfroren und sie ist halt unverfroren. Ja. Also ich würde schon sagen, es passt. Das Blöde ist halt nur, gerade für Leute, so stelle ich mir zumindest vor, für Leute, die zum Beispiel Blu-rays oder DVDs sammeln, und dann stellst du sie ins Regal und dann steht nicht nur Frozen dran, sondern noch die Eiskönigin völlig unverfroren, muss ja auch irgendwo auf den Coverrücken drauf passen und dann müssen sie vielleicht Frozen ganz klein drucken, dass es hinpasst, keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Stelle ich mir schwierig vor. Da spricht aber eins dagegen, und zwar haben sie den Frozen 2 anders genannt. Im Englischen Frozen 2. Im Deutschen Die Eiskönigin 2. Das ist eine richtig gute Erkenntnis. Nicht mal, aber ganz ohne Frozen. Die Eiskönigin 2. Nur Die Eiskönigin 2, stimmt. Ah, ist so gut. Ist cool, wenn du auch, ich habe so eine App drauf, die quasi lokal gespeicherte Filme dann auch so wie bei Netflix darstellt mit so Cover und sowas. Und wenn du zum Beispiel von Star Wars oder so, also wo es so Film reingibt oder Herr der Ringe oder so, da werden die dann als ein Cover angezeigt. Dann kommt so, dann steht dran Harry Potter Filmreihe zum Beispiel. Und dann kommen die alle hintereinander. Und dann ist ja immer Episode 1 und die Cover haben ja dann auch immer die Zahlen drin. Und bei Frozen wäre es ja dann die Frozen-Filmreihe oder die Eiskönigin-Filmreihe, und dann heißen beide Filme einfach unterschiedlich. Also so gar kein System. Das gefällt mir. Das fand ich auch gut. Da habe ich gedacht, warum bin ich da hier drauf gekommen? Ich glaube, wenn wir noch ein bisschen weiter gescrollt hätten, das ist was so ein riesen Reddit-Ding, da wäre das bestimmt noch irgendwo gekommen. Safe. Ja, sehr gut. So viel dazu. Ich habe gerade überlegt, ob ich ein kleines Bubble-Update starten soll. Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich nochmal ein Follow-up öffne. Okay. Weil der Person, glaube ich, ziemlich wichtig, die mir geschrieben hat. Ist deine Schwester? Nein, ist der gute alte Nick. Der hat sich auch mal wieder gemeldet. Der ist aber laut seiner Nachricht ist schon dieser Hörer, weil er ist ein bisschen hinterher. Gute Erkenntnis. So. Es ist immer so schubweise bei ihm, glaubt er, hört glaube ganz oft nichts und dann hört er so 3 Folgen auf einmal, habe ich das Gefühl. Ja, er war bei der Silvester-Tipp Folge. Mhm. Und zwar, ich zitiere, Feuerwerkstipp von Nick. So war die Überschrift von mir. Leider komplett falscher Tipp mit den Raketen für Silvester. Mit einer Batterie hat man viel weniger Stress und man kann nebenher noch trinken und mit der Freundin / Frau / F plus / Affäre im Arm die anderen Feuerwerke anschauen und bestaunen. Wenn es um Spaß geht, dann kommt nichts an die gute alte Schreckschuss heran. Hier hat man 7 bis 18 Schuss, wo man mit verschiedenen Pyros Situationen bedingt agieren kann. Was? Check ich nicht. Vogelschreck ist mit Abstand vorne, gefolgt von Heuler und Leichtfeuer. Wahrscheinlich Lichtfeuer. Hier hat man weniger Stress beim Verschießen mit zum Vergleich zu einer Rakete und ist flexibel im Einsatz. Das so, war der Tipp vom Nick. Was hältst du davon, sich einen Schreckschuss zu kaufen? Also ich glaube, preis-leistungstechnisch ist man mit dem Angebot natürlich richtig schlecht dran. Man weiß ja nicht, ob es geil ist. Deswegen hat man für ein Silvester dann kurz mal schon gut ein paar hundert Euro wahrscheinlich ausgegeben für sowas. Schätze ich mal. Ich weiß nicht, was es kostet. Ich glaube, das ist auf jeden Fall teuer. Und die Vorstellung, dass zwischen ganz vielen Leuten, die ihre Raketen und ihre, wie heißt es, die Boxen? Batterien. Die Batterien abfeuern, stehe ich mit einer Pistole, ziehe in die Luft und schieße dann wie so ein, weiß nicht, so ein Halbstarker, der sich halt cool fühlt mit der Pistole. Ja. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich würde mich nicht wohl dabei fühlen, wenn ich sowas hätte. Ja, ganz früher, da hatten wir noch die Silvesterfeierlichkeiten mit der Familie und Freunden. Und da gab es einen Kollege, das war der Udo, der hatte auch dann so einen Schreckschuss. Und es hat schon richtig Bock gemacht, mit der rumzuballern. Und die war auch richtig laut. Die hatten auch, wie der Nick schon gesagt hat, verschiedene Feuermöglichkeiten, gerade so einfach nur so Dinger, die einfach nur rumheulen, die sind brutal laut und einfach so ganz normal wie so Silvesterraketen, so Patronen. Knallt es dann, wenn man abdrückt? Weiß ich nicht mehr, kann ich mich nicht mehr dran erinnern, okay. Aber wahrscheinlich aber schon. Aber guckt, man steckt auch nicht vorne so eine Mini-Rakete drauf und die wird dann hochgeschossen. Das ist alles in so einem Magazin drin dann, glaub, oder wie? Ja, du steckst halt jedes Mal ein neues Ding drauf. Vorne drauf stecken. Vorne drauf oder bestimmt je nach Modell unterschiedlich. Ja, das finde ich dann vielleicht schon wieder gar nicht so schlecht, aber wenn es einfach nur so drei Schüsse in die Luft, bang, bang, bang, ja. Ich, keine Ahnung, da bin ich dann glaube ich nicht dabei. Aber ja, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Habe ich auch, ich glaube, schon lange nicht mehr gesehen, jemand, der an Silvester so ein Ding hat. Ja. Deswegen kann ich es mir vielleicht auch gar nicht gut vorstellen, ob das geil ist. Ich glaube, Bock macht es auf jeden Fall, das kann ich mir gut vorstellen. Okay, so viel zu den Follow-ups, das war ordentlich. Ja, ich würde ein kleines Bubble-Update aufmachen. Aber ich weiß auch schon gar nicht, ich habe mir heute überlegt, ob ich es überhaupt machen soll, weil ich nicht weiß, ob wir es schon mal davon hatten, aber wenn nicht, ist eigentlich auch egal. Need for Speed. Nee, nicht Need for Speed. Da könnte ich mich dran erinnern. Gerne ab, Feuer ab. Bubble-Update. Und zwar hat es sich bei mir gehäuft in dieser YouTube, wie heißt es, Vorschlagsbox, wo immer so 8 Videos drin sind, hat sich ein Videotyp, der meistens so 5 bis 8 Minuten ging, gehäuft und zwar immer Ausschnitte von einzelnen Spielen von Wer stiehlt mir die Show? Nice. Und ich weiß, ich habe gedacht, okay, die kommen jetzt, weil es sind irgendwelche neuen Staffeln oder Folgen oder sowas. Aber dann hat sich rausgestellt, das meiste, was mir vorgeschlagen wurde, war die Staffel mit Pastewka und es war die zweite Staffel einfach. Bist du ein großer Pastewka-Fan? Nee, eigentlich gar nicht. Ich habe auch gemerkt, ich habe gedacht, jetzt gucke ich mal eine ganze Folge an, dass ich auch weiß, wer nachher gewinnt und was passiert und so. Und dann macht er ja so ein Intro und ich glaube, das ist im Stil von seiner Pastewka. Hast du die gesehen, die Folge? Wahrscheinlich, aber schon länger her, weil die. Ist, wie die so eine, Staffel, wie ist so eine Serie. Ja. Fängt es einfach an. Und da wusste ich gar nicht, ob es jetzt gewollt war, dass da irgendwie ein Humor drin ist oder nicht. Das fand ich ein bisschen anstrengend, aber dann diese Gesangseinlagen, die er immer gern macht, die fand ich eigentlich ganz cool. Die haben mir gut gefallen. Weil das übertreibt auch so ein bisschen. War schon bei Anke Engelke, die hat ja auch komplett übertrieben einfach. Die hat auch einfach so komplett wie so ein Musical-Intro und hat während des Kleid gewechselt. Nee, es war so ein Kleid, das man so aufmachen konnte oder sowas. Also komplett übertrieben. Er steht, glaube Er moderiert auch komplett die ganze Zeit so in so einem Smoking oder in so einem Anzug einfach und macht halt die ganze Zeit verrückte Grimassen. Also das hat mich gut unterhalten. Vor allem beim Finale, wo sie ja dann, da geht es darum, dass es ein ganz normales Quiz ist. Es ist nur so, der moderiert, der muss die Fragen nicht zwingend richtig beantworten. Der kriegt einfach Punkte, außer man setzt seine schwer erarbeitete Münze und hinterfragt dann, ob die Antwort stimmt und erst dann zählt's. Und er hat dann immer so sein Pokerface aufgesetzt, wo halt eigentlich auch nur aus Grimassen besteht. Fand ich eigentlich ganz unterhaltsam dann. Deine Meinung zum Pastewka? Pastewka, weiß nicht, in der gleichnamigen Serie fand ich es eigentlich immer gar nicht so witzig. Den Humor, das hat mich nicht so gepackt, aber wo ich dann damals die Staffel geschaut habe, fand ich das schon eigentlich einen amüsierenden Typ. Ja, also auch als Kandidat vor allem. Ja, deshalb vor allem. Und war das die gleiche Staffel, wo Teddy auch drin war? Ja, genau. Ja, genau. Das ist einfach eine Kombination, die macht dann fertig. Teddy auch die ganze Zeit so der Typ, der bassert, weil er in seinem Kopf merkt, er denkt, die Antwort zu wissen. Und dann fehlt ihm aber so irgendwie der letzte Schritt, den sein Kopf machen muss, dass er irgendwie den Namen vom Schauspieler hat oder die Hauptstadt von dem und dem Land und so. Und dann grübelt er ewig rum und stellt dann sogar, also es ist schon ein bisschen dreist aus, stellt dann immer so Fragen, weil er sich nicht sicher ist. Ja, ist es eine alte Hip-Hop-Band und so. Und dann zögert er da immer so ewig lang raus. Und vor allem der Joko hat sich das ja immer ewig lang angehört. Der hat es gar nicht so unterbunden. Aber Pastewka hat immer relativ kurzen Prozess gemacht und gesagt, ja, so, dafür haben wir jetzt keine Zeit und so. Aber wo die zwei dann als Kandidaten dann, wo der Joko moderiert hat, wahrscheinlich eine von den ersten paar, weil er muss seinen Zepter abgeben. Ja, fand ich gut. Also ich meine, ist auch so eine Art Empfehlung irgendwie. Ja, schon. Es ist cool, wenn man es auf YouTube anguckt, weil dann ist es manchmal wirklich so 7-8 Minuten lang nur, nicht so übertrieben lang, kann man sich dann mal, vor allem die vorgeschlagen werden, sind auch die interessanteren Spiele, wo auch viel zur Musik und so dabei ist, wo die zum Teil die Lieder, also was habe ich gesehen gehabt, einmal war der Beat von dem Lied spielt los und dann singen die auch die Melodie vom Lied, aber mit einem Text von einem anderen Lied. Und das Ziel war es dann, das Lied zu erraten, wo quasi das Musikalische herkommt und dann noch das Lied zu erraten, wo der Text herkommt. Also beide. Beide, also nur die Liedtitel, aber ja, dann beide erraten. Und das ist schon ganz witzig irgendwie, weil das eine hat man halt brutal schnell, beim anderen muss man halt wirklich auf den Text hören und kann sein, es zieht sich eine Weile, bis dann der Refrain kommt. Und manchmal passt es auch irgendwie gar nicht richtig rein. Und manchmal denkt man, ja, das passt perfekt da einfach rein. Das ist einfach ein ganz anderer Text. Ja, mir fällt da auch so ein Musikspiel ein, was die damals gespielt haben. Ich weiß nicht, ob es in der Staffel war oder in der anderen. Da kennst du die Putzfrau Sabine, die wo auch so in dem Joko und Klaas-Universum mitspielt. Die bei der... Bei, was war's, Late Night Berlin? Nee. Oder Zirkus Halligalli, Zirkus wo Halligalli, in dem Kapuf drin sitzt. Okay, dann weiß ich, wer das ist. Auf jeden Fall ist das die Putzfrau, die damals das Studio immer gewischt hat und dann haben die aber den Studioanbieter oder sowas gewechselt und dann hat Sabine gefragt, ob sie denn mit darf. Also sie gesagt, ja, okay, wir stellen dich ein bei uns in der Firma und seitdem ist die so bei allem mit dabei. Und die hat Kopfhörer aufbekommen und ein Lied auf die Kopfhörer gekriegt. Aha. Aber sie hat nur das gehört, was auf dem Kopfhörer abgespielt wurde. Alle anderen nicht. Und sie kann ganz schlecht Englisch. Also wirklich wie so eine Ostdeutsche halt Englisch spricht. Das ist brutal witzig. Und sie hat dann genau das gesungen, was sie gehört hat. Und das war dann das Game, zu erraten, welches Lied sie denn gerade meint oder singt. Und das war brutal unterhaltsam. Ja, das Spiel macht es auch gerade dadurch unterhaltsam, dass es halt jemand machen muss, der es nicht so gut kann. Ja, genau. Weil es ist halt viel zu einfach. Ja, das killt. Sehr gut. Mich wundert es ein bisschen. Wir haben immer noch keine Waveforms. Ja. Nach über 20 Minuten. Naja. Reden wir über Musik und dann kommt hier aber gar nichts an im Gerät. Ah, wir haben Ausschlag. Wir haben Ausschlag. Okay, scheiße. Mich juckt's auch. Ja gut, machen wir das Ding wieder zu. Machen wir es zu oder machen wir es nicht zu? heute lassen wir's. Aber dann wissen die Leute ja eigentlich gar nicht, dass es jetzt mit was anderem weitergeht. Ja, okay. Ich finde, wenn sich so einen fließenden Übergang erübrigt, dass man das macht, also dass man es nicht macht, dass man es weglässt, dann ist eh irgendwann zu spät, dann muss man es auch nochmal zumachen. Aber wenn man so denkt, jetzt haben wir fertig, jetzt hat jeder sein Ding gesagt da dazu. Dann außerdem drücke ich gern Knöpfe. So kurz davor. Ich drücke auch gern Knöpfe. Drück ich gern Knöpfe. Ja, ich drücke gern Knöpfe, sorry. Bubble Update. Läuft gut. Mhm. Das Bier. Auf jeden Fall. Ich hab was. Hast du was? Ich hätte am Ende noch eine Empfehlung. Okay. Aber sonst müsste ich jetzt auf dich setzen, Patrick. Es ist auch wieder ein kleines YouTube-Thema. Und zwar habe ich mir angeguckt, oder ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gestoßen bin, aber es gibt sehr viele Videos auf YouTube, wo man Rallye-Fans beobachten kann in Finnland. Also das Rallye, wo so ein bisschen mehr gefederte Autos. Ach, nicht das in der Schule. Was ist das? Ganz nee, nicht das in der Schule mit Gott oder. Nicht das Rallye. Das andere Rallye. Irgendeinem anderen Gott. Nee, das Rallye mit den Autos. Mhm. Und die schießen ja zum Teil über irgendwelche Berge drüber. Und manchmal kommt nach dem Berg eine Kurve. Und wenn sie dann zu viel Schwung haben, dann schaffen sie die Kurve nicht und fliegen halt raus. Und was dann die finnischen Rallye-Fans machen, ist, die wieder reinzuschieben, weil es viel leichter geht, wie wenn die das selber, meistens liegt dann da halt irgendein Schnee, der dann so los ist und die hätten eh durchdrehende Reifen. Und dann kommen die Fans, die warten eigentlich, die gucken, also man hat das Gefühl zumindest, die gucken weniger auf die Autos, die stürzen sich eher auf die Autos, die rausfallen, also wie wenn sie drauf warten würden. Und schieben das raus. Und da ist auch interessant, da ist ein Typ dabei, der hat so ein bisschen festeres Seil und so einen Haken. Und der hakt sich immer an den Rallye-Autos. Die haben immer vorne und hinten Haken, dass man die halt in solchen Situationen ziehen kann. Und der ist wie so der Babo. Der hat quasi als einziger das Seil und gibt dann alles, die Autos da rauszuziehen. Hast du schon mal gesehen? Alleine? Was da geht? Nee, habe ich nicht. Nee, nicht aber, alleine, aber er ist aber halt der Seil Einzige. Ist sehr mit lang. Ja, und er kann dann auch, dadurch, dass er das ja irgendwie um seinen Körper wickeln kann, kann er halt wahrscheinlich auch am meisten Kraft und ist eh schon so ein Schranktyp, Typ-Schrank, der gefühlt so viel wie zwei Kerle da das Ding rauszieht. Ja, aber darf der Rallye-Karren dann noch weiterfahren? Ist das legal? Ist das nach Regeln? Oder? Ja, ich würde schon schätzen, dass das ganz normal weitergeht. Die fahren ja auch mit Abstand, mit so ein bisschen Versatz, gerade wenn sowas passiert. Deswegen, je nachdem wie groß der Versatz ist, müssen die sich ja schon ein bisschen beeilen, bis das nächste Auto kommt. Sonst wäre es schon ein bisschen arg gefährlich. Aber ich denke, die verlieren dabei so viel Zeit, dass selbst wenn das gewertet wird, du mit jemandem nicht mithalten kannst. Ja, das ist schon. Dann ist gerade egal, ob man es wertet oder nicht wertet. Trotzdem fände ich das irgendwie ein bisschen unfair. Weil vielleicht der eine Fahrer daraus fährt, wo die krassen Leute sind, wo dich in 10 Sekunden auf der Strecke haben und der andere halt daraus fliegt, wo halt die langsam sind. Aber ein guter Fahrer fliegt halt gar nicht raus. Das stimmt halt. Ein guter Fahrer fährt auch nicht so viel im Dreck, habe ich gehört. Ja, Rallye macht irgendwie richtig Bock, auch zuzuschauen. Ich finde das irgendwie brutal faszinierend, wie da der Co-Pilot da drin sitzt und drei links, eins rechts und die ganze Zeit seinen Zettel runterrattert und der Fahrer weiß ganz genau, was passiert. Und rechts und links ist auch nicht viel Platz. So, wenn du da mal so eine Kameraperspektive von innen im Auto gesehen hast, da schießt die Welt nur so an dir vorbei, weil das halt alles so dicht am Auto, gerade wenn die... Ich weiß nicht, ob es auf finnischen Strecken aus ist, ob man da auch so viele Bäume direkt nebendran hat, aber wenn sie irgendwie so wirklich im Dreck fahren, da siehst du es immer krass und dann ist halt auch manchmal, fahren die eigentlich mit Spiegeln oder sind die da eh immer schon ab bei den Autos, weil das hast du ausgeführt, wenn du zuguckst, dass die nur einmal hängen bleiben müssen, dann ist das Ding halt auch weg. Ich weiß nicht, ob du einen Spiegel brauchst. Du musst ja eh nicht nach hinten gucken. Nee. So. Wir wissen, wo du hin musst. Die sind eh relativ leer innen drin, die Autos, glaube ich. Auf jeden Fall, die brauchen, glaube ich, einen Überrollbügel und das war's. Spezielles Lenkrad, halt ein Gurt. Gurt und Schalensitz. Ja, Schalensitz und so. Halt so geile Anschnaller, die von der Seite runterkommen und in der Mitte klipst, dann ist schon cool. Ein Geschäftskollege hat sich von seinen Flugmeilen bei der Lufthansa, dass sich eine Gürtelschnalle gekauft, die quasi diese Zumachschnallen im Flugzeug sind, die man mit so einem Bügel rumbügen. Ja. Und für was? Fürs Auto? Für den Gürtel. Ach, fürs... Wow. Wie viele Meilen brauchst du da? 10? Wir sind, glaube ich, 4-mal geflogen. Also hin, zurück. Und dann konnte er sich die Schnalle holen. Oh, nice. Und die ist, glaube ich, eigentlich sogar relativ teuer. Ich glaube, gleich so 50, 60 Euro oder sowas. Und dann ist da so ein cooles Lufthansa-Bild drauf oder was? Weiß ich gar nicht, was da drauf ist. Ich habe ihn mal gefragt gehabt, ob er das... Oder der hat sich so mal im Sitzen zurückgelehnt. Da habe ich gesehen, hast du ja schnell... Er hat es aus Spaß erst gesagt. Oder ich so, ja, hol dir die. Und dann hat es halt wirklich gemacht und mir kein einziges Mal gezeigt, bis ich es dann nicht so cool durch Zufall gesehen habe. Aber ich glaube, ich bin schon wieder zu spät dran. Die verfallen immer die ganze Zeit, die scheiß Meilen. Ja, kacke. Ich hatte beim letzten Mal so viel, was hätte ich mir da holen können? Irgend so ein Topfset oder sowas. Und ich habe da einfach nicht dran gedacht. Und also ich hätte jetzt auch keine Töpfe gebraucht, aber ich habe sie gehabt und jetzt sind sie weg. Ja, bitter. Bitter. So ist das mit dem Fliegen. Checkt eure Flugmeilen. Witzig. So, du hast eine Empfehlung, hast du gemeint? Ja, und zwar habe ich damit gestern angefangen. Und ich bin maximal überzeugt, aber gehen wir mal rein. Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, die Empfehlung der Woche. Ja, ich weiß aus sicheren Quellen, dass ein paar Zuhörer und auch Podcastende hier im Raum große Fans von der Doku Drive to Survive sind. Hm? Der Formel 1 Doku, wo von übrigens auch bald die neue Staffel kommt. Dazu irgendwann später mehr. Im nächsten Bubble Update. Ja. Nee, und zwar von den Machern der Doku gibt es eine neue Doku. Okay. Über einen bisschen anderen Sport. Und zwar Tennis. Tennis ist ein Weltsport, die Leute lieben es. Ja. Und es ist eine Doku über Tennis, die nennt sich Breakpoint. Gibt es auch auf Netflix, ganz normal. Breakpoint ist den tennisspielenden Leuten hier ein Begriff, wo genauso aufgebaut ist wie die Drive to Survive Doku. Das heißt, es werden pro Folge so ein, zwei Spieler, nicht Teams wie in der Formel 1, sondern Spieler, so näher angeschaut, werden im Turnier begleitet und dann sagen halt die anderen Spieler was über den, hey, der hat so eine geile Vorhand oder der Aufschlag ist so brutal und geben dann halt so ihren Senf zu jedem Dinger dazu. Da wird halt pro Folge wird ein, zwei vorgestellt und es ist einfach brutal unterhaltsam, was die so für einen Druck aushalten müssen und wie die sich auf so ein Turnier unterschiedlich vorbereiten. Der eine hat gesagt, wie Kimi Räikkönen, ja, es ist so mehr so sein Hobby, aber zerstört halt trotzdem alle. Und man sieht dann auch mehr, wie die miteinander umgehen und was die abseits vom Spiel machen. Ja, genau. Und dann halt gemischt mit so ein paar wahrscheinlich Slow-Mos. Ja, auf jeden Fall. Oh, es gibt so geile Slow-Mos. Einmal ist so ein Slow-Mo, die Bälle sind ja sehr fusselig. Ja. So, das, ich weiß nicht warum, aber es war wahrscheinlich die bestmögliche. Auch nicht. Dass die in den Schlägersehnen so ein bisschen stecken bleiben. Ja, dass wahrscheinlich der Effekt vom Schläger ordentlich übertragen werden kann. So. Und dann ist so die Slow-Mo, wo während ein Tennisspieler die Vorhand schlägt und dahinter die Banden von diesen Tennisstadien, die sind in dem Fall schwarz. Und dann schlägt er so diese Vorhand und dann fliegen diese Fussel in dem Bereich, wo er den Ball geschlagen hat, nur so ganz sachte hin und her und der Ball fliegt weg und es sieht brutal cool aus. Also da belohnt sich schon ordentlich. Ich glaube, also mich hat es auch direkt angetan, obwohl ich sonst mit Tennis, also ich habe früher mal Tennis gespielt, aber sehr amateurhaft und mich spricht's an. Ja, und es fängt auch gleich mit dem wahrscheinlich interessantesten Typ im momentanen Tennis an, dem Nick Kyrgios, der ist so die sagen glaubt, dass es der sogenannte Bad Boy des Tennis ist, weil er halt so das Tennisspiel so ganz anders spielt als alle anderen. So. Was macht der anders? Der hat Spaß dabei ist. Und das sieht man. Der einfach, der spielt ab und zu die Bälle zwischen den Beinen durch, weil er es witzig findet. Oder meistens bei Männertennis ist es so, dass du versuchst, den härtesten Aufschlag oder den platziertesten Aufschlag zu ballern, dass du gleich mit dem zweiten Ball den Punkt holst. Ja. Surf and Volley nennt sich das. Und bei dem ist es so, der hat so einen harten Aufschlag, dass die Spieler schon mal grundsätzlich, die den Ball zurückspielen müssen, sehr weit hinten stehen müssen. Ja. Yeah. So. Und jetzt täuscht er manchmal den harten Aufschlag an und spielt einfach so einen kurzen Aufschlag von unten, weil er es einfach witzig findet. Und es funktioniert auch manchmal. Und es ist einfach brutal cool, dem zuzusehen. Der trägt da immer so eine Baseball-Cappy, aber klappt die hinten so hoch, dass es so richtig frech aussieht. Das ist brutal witzig. Der macht einen fertig. Sehr geil. Ja. Ja, Tennis ist eine große Kopfsache, habe ich auf jeden Fall gemerkt, wo ich es gespielt habe. Das geht so schnell, dass du so merkst, oh, jetzt bin ich unsicher, jetzt gehen die Bälle die ganze Zeit raus und dann steigerst du dich da so rein und konzentrierst dich nur noch auf deine Fehler, anstatt so draus zu lernen in dem Moment und dann dich drauf zu konzentrieren, wie kriegst du jetzt deinen Gegner in die Position. Ja, eigentlich musst du nur die Schwächen von deinem Gegner finden und die halt ausspielen durch deinen Skill. Wenn es nicht reicht, dann reicht es nicht, aber Kopf ist auf jeden Fall eine große Sache. Bei mir war es immer so, ich habe auch viele Jahre Tennis gespielt, dass ich so im ersten Satz kläglich gescheitert bin und dann habe ich irgendwie gemerkt, ja, okay, wie mache ich, was mache ich anders, was mache ich, dass ich jetzt das Ding noch gewinne. Und ich habe immer, man spielt da damals in Vierermannschaften, das heißt, es gibt vier Spiele gleichzeitig. Und ich habe immer am längsten gebraucht mit meinem Spiel, weil ich halt immer das erste verloren habe und dann musste ich halt noch zwei gewinnen. Hast du dir selber schwer gemacht. Ja, immer unnötig schwer. Hätte ich früher dich aufs, wo sitzt man sich hin? Auf den Gartenstuhl. Ja, so Gartenstühle, oder? Ja, oder so breite weiße Bänke. Oh, das stimmt, die breiten weißen Bänke. Die Plastikscheiße. Und dann warten, bis es weitergeht. Ja, Tennis war immer stressig, da haben wir den ganzen Tag rum, weil du irgendwie dich zwar früh triffst, aber dann gibt's immer noch, also die Heimmannschaft hat dann immer noch Essen gekocht und dann hat man noch die Doppel gespielt und dann war halt so ein kompletter Tag irgendwie rum. Ja. So habe ich es als Kind zumindest in Erinnerung. Ja, fast. Also du spielst, glaub, so ab 9, 10 oder so, dann spielst du 1,5 Stunden Einzel, wenn es gut läuft. Ja. Ich manchmal 2 oder so. Und dann chillst du geschwind, ja, 20, halbe Stunde oder sowas. Und dann spielst du noch Doppel hinterher. Boah, ist schon anstrengend. Hast du auch ein paar Spieltage gespielt? Ja. Was war dir lieber, Einzel oder Doppel? Ich glaube, Doppel fand ich witziger. Wenn man mit jemandem gespielt hat, den man gut kennt, und dann hat man auch nicht dieses, das, ich glaube, es war wirklich ein krasses Problem von mir früher, sich gegenseitig so wieder ein bisschen oder einfach nur abzulenken, so aus diesem auf dieser negativen Abwärtsspirale, wo man manchmal einen Kopf hat beim Tennisspielen, sich da gegenseitig so ein bisschen aufzubauen und irgendwie. Und wenn es dann läuft, ist halt umso krasser, wenn du dich dann immer gegenseitig feierst, dass du jetzt den Gegner so zerfetzt hast. Ist jetzt nicht so vorgekommen bei mir. Aber wenn es vorkommt, ist das auch schon ein wesentlich cooleres Gefühl wie beim Einzel. Ja, damals war es bei mir genau andersrum. Also damals war ich noch verbissener und oder wenn ich jetzt noch verbissener, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wenn ich jetzt Tennis spielen würde, dann wäre es wahrscheinlich wieder genauso. Aber beim Tennis ist mir erst richtig aufgefallen, oder wahrscheinlich habe ich mich da so entwickelt, dass ich halt nicht verlieren kann. Okay. Und beim Tennis hast du halt im Einzel komplett selber in der Hand. Ja, das so, stimmt. Und da gibt es keinen, der dir irgendwelche Tipps gibt oder so, und du willst das, also ich wollte das ja gar nicht, dass irgendeine Mutter jetzt herkommt und sagt, mach mal das, weil die haben eh keine Ahnung. Ja. Ehrlich gesagt war unsere Mannschaft auch ziemlich schlecht und ich war so mittelmäßig. Aber dadurch halt immer auf 1 gesetzt, heißt der Beste im Team, und musste dann halt immer gegen die gegnerische Nummer 1 spielen. Das war dann halt auch immer der Grund, warum ich so gewinnen musste, weil ich halt wollte, dass ich als 1 angesehen werde und halt auch die Leute mich respektieren als Nummer 1. Ich musste gewinnen, weil ich gewinnen wollte. Ja, genau. Genau so ist es bei mir im Tennis spielen. Und wenn ich dann halt Doppel gespielt habe, dann habe ich gedacht, boah, solche Bälle kannst du nicht versagen. Und nee, Doppel war nichts für mich, nee. Aber jetzt würde ich gerne mal wieder ein Doppel spielen. Wir haben da auch schon mal was ausgemacht mit meiner Schwester und dem Chris und mit dem Digison, glaube ich. Ja. Da wollten wir auf jeden Fall mal eine Runde zocken gehen. Ich habe noch einen Schlüssel von einem Tennisplatz, wenn sie das Schloss nicht ausgetauscht haben. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube es auch nicht. 5 € Pfand, gut investiert. Ja, ich wäre auf jeden Fall dabei. Ich habe es auch schon als kleines Special aufgeschrieben. Vielleicht kann man da was mit Podcast verbinden. Ich kann es mir noch nicht vorstellen. Ich habe nur Tennis aufgeschrieben. Muss man dann mal schauen. Ja, es war auf jeden Fall eine geile Zeit. Sehr schön. Ich habe mich in letzter Zeit wieder ein bisschen mehr in die Materie Pokémon reingearbeitet, beziehungsweise einfach mich mehr bewegen wollen wieder. Habe deswegen einfach Pokémon angeworfen und bin auch gerade zu der Zeit, wo es jetzt viel geregnet hat und gestürmt hat und geschneit hat. Geschneit hat es erst jetzt, aber das davor auf jeden Fall, wo auch eklig war, bin ich ein bisschen rumgedappt. Und einmal kam es zu einer ganz komischen Situation, und da habe ich gedacht, die ist perfekt für einen Podcast, die hat mich gut unterhalten. Die teile ich mit der Menschheit. Und zwar, das muss ich vielleicht kurz erklären, gibt es immer, also man muss zu bestimmten Punkten hinlaufen, die halt irgendwie besonders sind, zum Beispiel in Amersbach die Kirche, das Rathaus, der Dorfbrunnen, der Spielplatz, wie auch immer. Und manche von den Dinger sind Arenen, und in Arenen kann man sein Pokémon reinstecken, und je länger das drin ist, desto mehr Münzen kriegt man nachher. Das heißt, man will vielleicht ab und zu, dass wenn es drin ist, dass es möglichst lang drin bleibt. Deswegen kann man es immer füttern. Und dann sieht man auch, wenn jemand anderes kommt von einem anderen Team, es gibt drei Teams mit drei unterschiedlichen Farben, wenn jemand anderes kommt und es angreift, dann sind an der Arena solche Blitze und Rauchwolken, dann weiß man, da geht was. Und wenn man dann weiß, ah, das ist doch die Arena, da ist schon mein Pokémon drin, das soll jetzt vielleicht nicht rausfliegen, dann guckt man mal nach, was da los ist. Und dann war es auch in dem Fall die alte Kirche in Almersbach, wurde angegriffen, mein Pokémon war drin und da habe ich gedacht, nee, ist einfach, mache ich's nicht. Ich habe extra ein dickes Pokémon rein, das viel Leben hat und habe dann, kurz bevor es gestorben ist, so eine goldene Himbeere drauf gemacht. Das heißt, es wird wieder ganz voller Leben und der Typ, der angreifen will, oder das Mädel, spielen auch Mädels, der muss wieder von vorne anfangen und wieder das bekämpfen. Muss es eigentlich dreimal bekämpfen und beim ersten Mal hat es am meisten Leben, dann ein bisschen weniger und dann ganz wenig Leben. Also von Versuch zu Versuch wird es immer schneller, außer es ist jemand da, dem das Pokémon gehört und der kann es einfach hochheilen. Wie oft kann man den Prozess wiederholen? Den Prozess kann man so 10-mal wiederholen. Oha. Und man braucht so 3 bis 4 Minuten, um dann wieder 3-mal durch dieses Ding durch zu sein. Das heißt, man kann die Person, die das mit aller Gewalt einnehmen will, kann man sehr lang daran hindern, dass er das macht. Und ich habe das komplett ausgereizt. Bist du dann auch runtergelaufen, um zu schauen, wer das macht? Genau, ich bin dann rumgelaufen, habe am Anfang gedacht, ja, vielleicht. Also es gibt einen relativ großen Radius, wo man an die Arena rankommt. Also es gibt Wohnhäuser drumherum. Und ich habe auch schon vermutet gehabt, dass jemand, der das jetzt einnimmt, irgendwo da einfach wohnt und ich den nicht mal zu Gesicht bekomme, was ein bisschen traurig wäre. Habe aber trotzdem mal weitergefüttert und irgendwann ist mir aufgefallen, dass da 2 Leute im Auto sitzen, ne, die in ihr Handy reingucken. Also du siehst ja dann, dass denn ihr Gesicht beleuchtet wird. Und dann habe ich gedacht, ich laufe mal so ein bisschen näher. Ich bin dann immer auch ein bisschen gelaufen, dass ich immer schön die Pokestops drumherum drehen kann, dass es sich für mich auch lohnt, dass ich ein bisschen Schritte bekomme, dass ich mich bewege. Und habe bei jedem Versuch immer ein bisschen näher an dem Auto geguckt, wer da drin sitzt und habe irgendwann gemerkt, ja, die juckt das überhaupt nicht. Die sind so fokussiert auf ihr Handy, die checken es überhaupt nicht, dass ich direkt neben dem Auto stehe und Jenny gerade so ins Handy reinklotzt. Und ja, war auf jeden Fall jemand mit einem Stuttgarter Kennzeichen. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, was macht der in Almersbach und wieso nimmt der meine Arena ein? Was fällt ihm ein? Ich hatte echt einen großen Spaß da dabei. Ich habe auch immer so ein paar Mal überlegt, ob ich da einfach so klopfen soll und so mein Handy zeigen soll und so den Finger soll. Nee, lass mal lieber. Das hatte ich jetzt gehofft. Das habe ich mich nicht getraut an der Stelle. Ja. Beziehungsweise, ja, habe ich dann gedacht, ja, was bringt's denn? So habe ich auch meinen Spaß. Und der hat hoffentlich nicht die Arena. Und irgendwann sind sie dann weggefahren. Ja, ich habe gehofft, es hat jetzt funktioniert, oder? Haben sie aufgegeben? Ich hab meine Arena verteidigt. Manchmal ist es mir sogar ganz recht, wenn ich rausgeworfen werde, weil erst dann kriegst du deine Münzen. Das heißt, wenn es eine Woche lang drin ist, kriegst du nur an dem Tag, wo es zurückkommt, deine Münzen. Deswegen eigentlich cool, wenn dich jemand rauswirft, aber auch dreist, wenn ich das erst seit einer Viertelstunde drin habe und der herkommt und es raushauen will, dann habe ich schon das Anrecht, das bisschen ihm, zu vermiesen, die ganze Aktion. Ja, wann, was war der? Der war vielleicht so Mitte 20 und nebendran Mädel außer Mitte 20, Stuttgarter Kennzeichen. Wenn ihr den Podcast hört, dann wisst ihr, ich habe euch aufgehalten an der Stelle. Nice. Und probiert es nicht wieder, außer mein Pokémon ist da schon eine Weile drin. Sehr gut. Sieht man das, wie lange ein Pokémon schon drin war? Ja, ja. Ist auch wichtig. Fremder. Also ich finde es schon ein bisschen dreist, einfach da keine Rücksicht drauf zu nehmen. Wenn es jetzt so ganz knapp, also man kriegt die maximale Anzahl Münzen nach 8,5 Stunden oder sowas, oder 8 Stunden 20, dann, wenn man jetzt bei 7 Stunden ist, also, dann mache ich da auch, dann will ich da auch nicht mehr an Pranger stellen. Aber Viertelstunde war schon ein bisschen arg dreist. Also ich hatte schon allen Grund, böse zu sein auf den Tipp. Aber um der Allerbeste zu sein, muss man ja die anderen dran hindern, dass die nicht der Allerbeste werden. Ja. So, deswegen. Ist immer noch mein Ziel für 2023 zumindest mal, der Allerbeste zu sein, der keiner vor mir war. Okay. Sehr gut. Gutes Alles Ziel. Klar. Guter Vorsatz, würde ich auch sagen. Ja, wir haben gar nicht über Vorsätze gesprochen. Ja. Aber ich habe überlegt, irgendwie wüsste ich gar nicht, was ich sagen soll. Der Talk wäre mit mir auch ziemlich schnell vorbei. Ja. Weil momentan bin ich eigentlich ganz okay zufrieden mit meiner Wenigkeit. Ist auch gut, das mal so zu realisieren, dass einfach mal alles gut ist. Ja, vielleicht einen Vorsatz würde ich mir machen für 2023 und zwar so im Ende des Jahres, da geht dann die NFL-Season wieder los und ich will dich besiegen. So, ich will meinen zweiten Titel holen und ich hole mir die Krone zurück. Okay. So, das ist. Bin ich mal gespannt, ob das klappt. Ja. Sehen wir dann. Alles klar. Dann eine kleine abschließende Frage, Bubi. Hast du noch was? Ja, ich freue mich aufs nächste Wochenende. Da sind nämlich wieder NFL-Playoffs für die Leute, die jedes Jahr nur das Super Bowl schauen. Leute, es sind NFL-Playoffs. Vielleicht schau dir da schon mal ein bisschen rein. Das sind die guten Spiele, das dann sind, die spannenden ja, Spiele. Weil der Super Bowl, der lohnt sich eigentlich fast nie. Und dann gucken wir mal, wer dann hier der Champion wird. World Champion. Of the NFL. Of the World. Ja, dann haben wir das. Ihr macht's gut, bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao. Tschüss.